HR1, CD der Woche. Es sind Songs wie Year of the Cat, Time Passages oder Almost Lucy, die die Samtstimme von Al Stewart fest im Herzen seiner weiblichen Fans verankern. Gut 30 Jahre später ist diese Stimme unverändert. You're an angry bird. Auf dieser Platte geht es für mich um die Sicherheit während der Unsicherheit auf halber Strecke von einer Sache zur anderen. Al Stewart schreibt von Anbeginn an nicht nur über die Liebe. Oft findet er seine Themen auch im Lauf der Weltgeschichte zwischen Französischer Revolution und Stalinismus. Anlass für den Song Shah of the Shahs ist zum Beispiel der Sturz des Schahs von Persien 1979. Sein aktuelles Album nennt Al Stewart Sparks of Ancient Light. Es enthält Momentaufnahmen längst vergangener Geschichten und Geschichte. Stewart beschwört viktorianische Premierminister und historische US-Präsidenten, aber auch Elvis Presley, die Seefahrer Karthagos und namenlose Fußballhelden. In the center of the field stands the favorite player. No, I know nothing about it. Nothing at all. Nein, über Football weiß er eigentlich nichts, gesteht Al Stewart im Interview. Aber als Songschreiber interessiert er sich auch nicht so sehr für die Sache, sondern für das Gefühl, das einer hat, wenn das Schicksal ausgerechnet ihm den Ball vor die Füße legt. You put your tongue in the ear of the night. I hope things work out better than Jedes Mal hoffe ich, dass die Sache besser läuft, als ich befürchte. Am Ende entscheiden ja doch immer die Hörer. Best of luck to your listeners. Aber da kann sich Al Stewart getrost zurücklehnen. Die Fans sind ihm schon seit gut 40 Jahren treu. Und das aktuelle Album Sparks of Ancient Light ist absolut kein Grund, etwas daran zu ändern. You're on your way back home in a brand new station wagon. A pile of rolling chrome, 10 miles to the gallon. Your mother puts some makeup on. You watch her crunch the gear.